Ihr habt noch in den Wohnorten derer gewohnt, die sich selbst Unrecht zugefügt haben. Und es ist euch klar geworden, wie wir an ihnen gehandelt haben. Wir haben euch doch Beispiele geprägt.